Wollt ihr nicht gegen Leute kämpfen, die ihre Eide gebrochen haben und vorhatten, den Gesandten zu vertreiben, wobei sie zuerst gegen euch mit Feindseligkeiten anfingen? Fürchtet ihr sie? Aber Allah hat ein größeres Anrecht darauf, dass ihr ihn fürchtet, wenn ihr gläubig seid.